Beginnt im Namen Allahs, Segen und Heil und Barmherzigkeit. Sondern unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir machen wieder an der Stelle weiter, an der wir zuletzt stehen geblieben waren. Und zwar sind wir natürlich immer noch beim Thema Al-Hajr, die Entmündung. Und wir haben darüber gesprochen, dass es unterschiedliche Arten von Schulden gibt. Es gibt einmal zum Beispiel, also aus dem Blickwinkel der Fälligkeit, es gibt fällige Schulden, es gibt nicht fällige Schulden. Und wir haben zuletzt gesprochen über Schulden aus dem Blickwinkel der Konkretheit. Ja, also handelt es sich um konkrete Schulden oder um nicht konkrete Schulden? Und damit meinen wir, oder mit konkreten Schulden meinen wir, dass der Gläubige genau denjenigen Gegenstand, genau denselben Gegenstand, nicht einen gleichen, sondern denselben Gegenstand, den er verliehen hat, bei dem Mahjur vorfindet. Und dann haben wir gesagt, hat er Vorrang gegenüber allen anderen Gläubigen. Das heißt, bevor wir anfangen, die Schulden zurückzuzahlen und das davon also möglich ist, je nachdem, wie viel von dem Mahjur, wie viel Geld der Mahjur noch zur Verfügung hat, beginnen wir zunächst einmal mit den konkreten Geldschulden. Den konkreten Schulden, sage ich mal. Weil Geld ist meistens inkonkret. Wenn er nicht jetzt gerade ein Bündel, einen Sack Gold hergegeben hat und er genau diesen wieder zurückhaben möchte. In der Regel geht man bei Schulden eine Zahlungsverpflichtung ein oder Rückzahlungsverpflichtung ein und deswegen ist es unerheblich, ob man jetzt den 100er Schein zurückbekommt oder ein anderer 100er Schein zurückbekommt. Ne? Der letzte Hadith diesbezüglich war der, den wir gelesen hatten, und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer immer etwas verkauft und derjenige, der es gekauft hat, wird mittellos, wobei derjenige, der gekauft hat, noch kein Geld bekommen hat, so hat er das Erstanrecht auf die Ware, wenn er genau diese vorfindet. Das ist, wie gesagt, die Grundlage dieses Hadithes. Und wir sehen auch hier, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat eine Einschränkung gemacht, und zwar solange der Käufer noch kein Geld entgegengenommen hat. Und das ist ja bei Geldschulden nicht der Fall. Also da gibt es ja nichts, gibt es ja keinen Austausch. So, und jetzt haben wir diesen Fall. Wir haben eine Person, sie ist Muflis geworden. Das heißt, sie ist pleite geworden. Und sie wird jetzt entmündigt. Und jetzt soll das Geld zurückbezahlt werden. Und wir finden konkrete Sachen vor. Und jetzt gibt es drei Möglichkeiten. Entweder der Wert der konkreten Sache ist gleich geblieben oder er ist gesunken oder er ist gestiegen. Und dann ist eben die Frage, steht dem Gläubiger der Mehrwert zu, beziehungsweise was ist, wenn er an Wert verloren hat? Und wenn der Wert gleich geblieben ist, ist es wahrscheinlich eher uninteressant. Erster Fall, der Wert dieser konkreten Ware oder des konkreten ausgeliehenen Gegenstandes ist gleich geblieben. Wie zum Beispiel, jemand hat ein Auto gekauft und ist daraufhin entmündigt worden, noch bevor er das Haus bewegt hat. Aber, wie gesagt, Voraussetzung, der Käufer hat noch nichts vom Betrag beglichen. Ansonsten greift die Regel jetzt hier nicht. Das heißt, wenn er schon eine Rate bezahlt hat oder ähnliches, dann sind die allermeisten Ulama, rahimahullah, der Ansicht, dass er, in diesem Fall keinen Anspruch hat auf diese konkrete Ware der Gläubiger. Sondern er wird, er nimmt den Teil, den ihm zusteht von den Gesamtschulden. Wenn es also hier ein konkretes Auto ist und der Betrag hat sich nicht verändert, wie wenn es am nächsten Tag geschehen ist, dann hat der Schuldner, dann hat der Gläubiger das Recht auf dieses Auto. Er könnte alternativ auch sagen, denn auf sein Recht kann man immer verzichten, ich möchte nicht dieses konkrete Auto haben, sondern ich möchte Teilhaber werden der anderen Gläubiger. Das kann er auch machen, aber ist wahrscheinlich eher ein Nachteil. Ist wahrscheinlich eher ein Nachteil. Und wenn überhaupt, dann eher interessant im Falle, dass der Wert gestiegen ist. Ja. Zweiter Fall ist genau derjenige, der Wert ist gestiegen. Und das war wie der erste, nehmen wir wieder das Beispiel mit dem Auto. Und der Wert vom Auto war 100.000 Euro. Aber zur Zeit der Entmündigung sind es 150.000 Euro geworden. Auch in diesem Fall hat der Gläubiger das Recht, genau dieses konkrete Auto zurückzuverlangen. Und der Beweis ist wieder der gleiche Hadith, den der Prophet gesprochen hat, alayhi salatu wassalam. Denn es ist immer noch genau das Auto, was er verliehen hat. Und der Prophet, alayhi salatu wassalam, hat keinen Unterschied gemacht, ob die Ware gleich viel wert geblieben ist oder ob die Ware an Wert gewonnen hat. Und deswegen ist auch die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten, dass er auch in diesem Fall das Recht hat auf die konkrete Ware. Und ihr könnt euch vielleicht erinnern, wir hatten mal so ein ähnliches Beispiel oder so ein ähnliches Thema schon einmal besprochen. Und zwar, wenn jemand von einem Kaufvertrag zurücktritt, und zwar von seinem Khiyar-Recht Gebrauch macht, dann stellt sich nämlich die Frage, wenn der Wert der Ware zu- oder abgenommen hat, wie es sich dann verhält. Ja, wer hat denn den Anspruch dann auf den Wachstum? Und dann haben wir unterschieden auch zwischen, ob der Wachstum Teil der Ware ist, untrennbar ist, oder ob er trennbar von der Ware ist. Ja, das ist eigentlich hier eine sehr ähnliche Angelegenheit. Der dritte Fall ist, wenn der Wert gesunken ist, also das Auto hat 100.000 Euro gekostet, kostet jetzt aber nur noch 80.000, nachdem der Mahjur entmündigt worden ist. Und in diesem Fall stellen wir den Schuldner wieder vor die Wahl und sagen ihm, entweder du nimmst das Auto so wie es ist und das war's, und dann hast du eben genau das hergegeben, was du wolltest, oder du wirst Teilhaber der anderen Gläubiger. Natürlich, die Wertsenkung kann aus unterschiedlichen Gründen geschehen. Es kann sein, dass der Wert aufgrund höherer Gewalt gesunken wird. Es kann sein, dass der Mahjur selbst der Verursacher ist, und es kann auch sein, dass eine dritte Person daran beteiligt ist. Im Falle der höheren Gewalt, wie zum Beispiel, wenn ein Feld einen Wertverlust erleidet, weil es eine Überschwemmung gegeben hat, zum Beispiel. Ja. Oder Pflanzen wurden durch einen Sturm zerstört und solche Angelegenheiten. In diesem Fall natürlich der Käufer haftet nicht für diese Sachen, denn das ist nicht sein Verschulden gewesen. Und wenn er jetzt das Konkrete, wenn der Gläubiger sich entscheidet, der Gläubiger hat in diesem Fall nur das Recht auf dieses konkrete Objekt, und wenn er das dann nimmt, sind eben die Schulden beglichen. Der zweite Fall ist natürlich, wenn der Mahjur selbst Schuld daran gewesen ist, dann machen manche Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, eine Unterscheidung, ob dieses Objekt teilbar ist oder nicht teilbar ist. Ein Auto lässt sich schlecht teilen, aber es kann ja auch sein, dass er ein Auto und ein weiteres Auto für einen bestimmten Betrag gekauft hat. Zwei Autos für 50.000 Euro, den man einem sagt, beide Autos kosten 30, aber wenn du beide auf einmal nimmst, dann statt 60 zahlst du nur 50. Okay? Dann hat er zwei Autos auf einmal gekauft und jetzt ist eben, wenn es jetzt das Verschulden des Mahjur war und es lässt sich der Vertrag aufsplitten, ja, dann sagen manche Gelehrte, rahimahullah ta'ala, wenn er jetzt hier, wenn wir davon ausgehen, dass sie beide gleich wertvoll waren, wenn er dann auch das eine konkrete nimmt, dann entfallen eben nur 50 von den 100.000 Euro, wenn beide jetzt gleich viel wert gewesen sind. Tamam? Im Falle einer dritten Person, das heißt eine andere als der Mahjur und sein Gläubiger, dann natürlich ist der Dritte dafür verantwortlich. Und in diesem Fall sagen einige Gelehrte, dass der Verkäufer das Recht hat, einen von beiden zur Rechenschaft zu ziehen. Entweder er fordert sein Recht vom Verursacher, von dieser dritten Person ein, oder er fordert sein Recht vom Mahjur ein. Die beiden Möglichkeiten hat er. Und dann natürlich schaut er logischerweise, was für ihn am realistischsten ist, weil es kann sein, dass er vom Mahjur nichts mehr zu erwarten hat. Jetzt, was ist im Falle des Todes des Muflis? Wir sind immer noch, denkt dran, wir sind immer noch bei konkreten Wertsachen. Und bei konkreten Wertsachen sind manche Gelehrte, rahimahullah ta'ala, der Ansicht, dass ein Gläubiger nur zur Zeit des Lebens des Muflis das Recht hat auf die konkrete Wertsache. Ansonsten, sobald er gestorben ist, habe er kein Anrecht mehr auf die konkrete Wertsache, sondern er werde dadurch Teilhabe der Gläubiger. Und sie berufen sich auf einen Hadith, den wir letztes Mal auch schon vorgelesen haben. Und zwar heißt es: وَإِن مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاء. Sollte der Käufer gestorben sein, dann ist der Warenbesitzer wie die anderen Gläubiger. Das ist die Überlieferung, auf die sie sich stützen. Und die anderen Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, stützen sich auf die allgemeinen Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die keinen Unterschied machen zwischen der Phase vor dem Tod und nach dem Tod. Solange man seine konkrete Wertsache vorfindet, gehört sie einem, hat man Anspruch darauf. Und ebenso auf die Ayah im Koran al-Karim, in der Allah Azza wa Jalla sagte, also es geht jetzt in der Ayah um die Erbgesetze, und da sagt er, subhanahu wa ta'ala, das alles, das heißt diese Regeln der Verteilung, die Allah erwähnt hat, nach Abzug eines etwaigen Vermächtnisses, das er festgesetzt hat, oder einer Schuld. Okay? Und das ist ja eine Form von Schulden, eindeutig. Und deswegen bekommt der Eigentümer erstmal seine Schulden, bevor es zu den Erben übergeht. Das heißt also, erst einmal klären wir die Schulden. Und der Prophet a.s.w. sagte, die konkreten Wertsachen haben Vorrang. Also beginnen wir auch mit den konkreten Wertsachen. Ja? Das ist die Geschichte. Und zweitens argumentieren sie und sagen sie, dass der Hadith, auf den sich die andere Gruppe stützt, ein Mursal-Hadith ist. Und die Mursal-Hadithe sind unterschiedlicher Art, aber und die Gelehrten, rahimahullah ta'ala, sind unterschiedlicher Ansicht, ob und wenn, in welchem Fall man mit solchen Hadithen argumentieren darf oder nicht. Und richtigerweise ist diese Überlieferung da'if und somit kein Argument. Zumindest nicht nach Überzeugung der anderen Ansicht. Tayyib. Dann stellt sich jetzt die Frage, nachdem wir geklärt haben, in welcher Reihenfolge das Ganze vonstatten geht, also die Rückzahlung der Schulden, die mögliche Rückzahlung der Schulden. Wir fassen zusammen und sagen, der Richter Und das ist wichtig, dass diese Angelegenheiten natürlich von einer neutralen Person, die auch die Durchsetzungsgewalt hat, nämlich für den Richter, zuerst einmal die Wertsachen des Muflis erschließt. Das heißt, er muss erstmal schauen, was gibt es denn überhaupt alles als Eigentum des Muflis. Zweitens, als zweiten Schritt nimmt er alles Notwendige für den Betroffenen aus. Das heißt, was er zum Essen braucht, was er zum Trinken braucht, was er zum Wohnen braucht, vielleicht sein Gefährt, das er braucht. All diese Sachen nimmt er nimmt er aus. Danach schaut man als nächstes, hat der Muflis jemandem ein Pfand gegeben? Auf Arabisch Rahn. Hat der Muflis jemandem ein Pfand gegeben, ein Rahn gegeben? Wenn ja, dann, das heißt, er hat der Person einen Gegenstand gegeben, der wertvoll ist, damit er im Falle eines Falles sein Geld zurückbekommt. Seht ihr, wie verflochten die zwei Themen miteinander sind? Denn warum hat denn der Pfandnehmer überhaupt einen Pfand genommen? Weil es ging ja um die Sicherung im Falle einer Zahlungsunfähigkeit oder Weigerung oder was auch immer. Ja. Und jetzt haben wir so einen Fall, wir haben einen Rahn und derjenige, der diesen Rachen gefordert hat, also wegen dem der Rachen, also in dem Fall wahrscheinlich ein Verkäufer, der gesagt hat, ich verkaufe dir die Ware unter der Bedingung, dass du, weil er wollte zum Beispiel einen Raten zahlen, also das ist kein Problem, ich akzeptiere die Ratenzahlung, aber unter der Bedingung, dass ich eine Sicherheit habe. Also gib mir einen Rachen und dann hat er ihm den gegeben. Und jetzt ist er zahlungsunfähig geworden, aber dieser Verkäufer ist nicht der einzige Gläubige, es gibt noch andere. Ihnen steht entweder das Geld zu, das der Muflis ihnen schuldet, oder der Wert des Rahen. Entweder das Geld, das der Muflis ihnen schuldet, oder der Wert des Rahen. Je nachdem, was von beidem weniger Wert hat. Denn die Raheneigentümer sind wie alle anderen Gläubiger zu behandeln. Okay? Das heißt, der Rahen wegen dem der Rachen genommen worden ist, es gibt keinen Grund, ihn bei der Rückzahlung der Schulden zu bevorzugen, wie im Falle eines Gläubigers, wenn er eine konkrete Sache vor sich findet beim Muflis. Ja. Der hat einen Grund, aufgrund des Hadith des Propheten, aber der andere nicht, sondern er hat nur eine Sicherheit damit. Und wenn jetzt es zur Zahlungsunfähigkeit kommt, schauen wir, was hat jetzt weniger Wert, der Rahen oder die Ware, der Rahen oder die Schulden, der Rahen oder die Schulden. Wenn dann noch etwas von den Schulden übrig ist, haben sie denselben Anspruch wie alle anderen Gläubiger auch. Dann als nächstes schauen wir die konkreten Wertsachen der Gläubiger und wir geben diese Wertsachen zurück und danach schauen wir, was noch an Wertsachen da ist oder an Bargeld da ist und geben natürlich, wie wir gesagt haben, die Wertsachen des Muflis werden von vertrauenswürdigen Händlern verkauft, damit ihm auch kein Unrecht getan wird und dann wird dieses Geld zurückgezahlt an die Gläubiger und jeder Gläubiger erhält den Anteil, den ihm von 100% zusteht. Alle Gläubiger zusammen ergeben 100% bei Definition und diese 100% sind in diesem Fall der Betrag, der da ist. Der Betrag, der noch da ist und jetzt wenn der eine von, also zum Beispiel, sie alle haben 100.000 Euro zusammen zu bekommen, der eine 30, der andere 40 und der nächste dann nochmal 30, ja, dann schauen wir, 100.000 Euro entsprechen dem, was noch da ist, angenommen, das, was noch da ist, sind 100 Euro. Dann bekommt derjenige, der eigentlich 30.000 zu bekommen hat, 30 Euro. Und derjenige, der 40.000 zu bekommen hat, 40 Euro. Und derjenige, der 30 noch zu bekommen, bekommt seine 30 Euro. Und dann ist der Fall hiermit erledigt. Wie bereits erwähnt, werden nicht fällige Schulden nicht berücksichtigt, sondern sie werden erst fällig, sobald sie fällig sind. Und sie werden erst berücksichtigt, sobald sie fällig sind. Und das ist ja jetzt in diesem Fall noch nicht der Fall gewesen, weil sie per Definition nicht fällig waren. Aber was geschieht mit nicht fälligen Schulden im Todesfall? Jemand hat Schulden, aber hat sich mit dem Gläubiger geeinigt, die Schulden erst in 3 Jahren zurückzubezahlen, und er verstirbt in der Zwischenzeit. Hat dann der Gläubiger das Recht, seine Schuldenbegleichung zu verlangen von den Erben, obwohl die Zeit noch nicht eingetroffen ist? Denn die Zeit war auf 3 Jahre ausgemacht und er ist nach dem ersten Jahr schon verstorben. Die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, haben dazu 3 verschiedene Ansichten. Die erste Ansicht ist, sie besagt, dass die Schulden erst dann fällig werden, wenn der vereinbarte Zeitpunkt eingetroffen ist. Insofern hat er kein Recht, es von den Erben zu verlangen, aber sehr wohl natürlich, wenn der Zeitpunkt dann eingetroffen ist. Ansicht Nummer 2. Man unterscheidet, ob es einen Kafil oder Rahan gibt. Sollte es einen Kafil haben wir gesagt, ist der Damen, ist der Bürger, sollte es einen Kafil oder einen Rahan, einen Pfand geben, verändert sich die Frist nicht. Ansonsten ist die Frist zu Ende, sobald der Verschuldete verstorben ist. Und die dritte Ansicht unter den Gelehrten, rahimahullah ta'ala, ist, dass die Schulden fällig werden, sobald man verstorben ist. Das heißt, sie unterscheiden nicht. Sie sagen, sobald, auch wenn du nach 10 Jahren hättest zurückzahlen müssen, sobald du verstorben bist, sind deine Schulden fällig. Und die dritte Ansicht ist auch die richtigste unter den Gelehrten, rahimahullah ta'ala, aus mehreren Gründen, unter anderem, weil der Prophet, alaihi salatu wassalam, für jemanden, der mit Schulden verstorben ist, sich geweigert hat, für ihn ein Gebet zu verrichten, das Totengebet zu verrichten, Janaza-Gebet. Und er hat nicht gefragt, ob diese Person fällige Schulden hatte oder nicht. Sie hatte 2 Dinar Schulden und das war ausreichend dafür. Zweitens, auch die allgemeine Bedeutung des Hadithes, den der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidayni hatta yuqta'an. Die Seele des Gläubigen ist so lange an seinen Schulden geknüpft, bis sie für ihn beglichen wird. Also lernen wir aus diesem Hadith, dass es im Interesse des Verstorbenen ist, dass seine Schulden beglichen werden. Und dass dies möglichst bald geschieht. Denn manche Gelehrte haben gesagt, das bedeutet, die Seele des Gläubigen ist an seine Schulden geknüpft, dass er die Wonne nicht genießen wird, bis eben die Schulden beglichen werden. Auch sagte der Prophet, عليه الصلاة والسلام يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. Er sagte, dem Märtyrer werden alle Sünden vergeben, außer den Schulden. Und Allah subhanahu wa ta'ala machte im Koran Karim auch keinen Unterschied, als er sagte, من بعد وصية يوصي بها أو دين. All dies nach Abzug eines etwaigen Vermächtnisses, das festgesetzt worden ist, oder einer Schuld. Ja. Ayah 4:32 und anderswo. Das heißt also, Allah Azza wa Jalla sagte, die Schulden werden erst verteilt, das Erbe wird erst verteilt, wenn das Vermächtnis umgesetzt worden ist und auch die Schulden umgesetzt worden. Obwohl die Schulden, mit denen beginnt man und danach das Vermächtnis und danach erst, also man beginnt natürlich mit dem, was der Tote eigentlich braucht, um beerdigt zu werden, aber danach beginnt man, wie gesagt, mit den Begleichen der Schulden, danach das Vermächtnis und danach erst mit der Erbverteilung. Also kann die Erbverteilung gar nicht stattfinden. Es sei denn, wir urteilen, dass die Schulden fällig sind, auch wenn sie eigentlich nicht fällig sind. Ja, plus auch logisch gesehen, wenn das Erbe verteilt wird an die einzelnen Leute, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch im Nachhinein dann die Schulden nicht mehr beglichen werden. Weil das Ganze natürlich erschwert wird, wenn das Geld nicht mehr an einer Stelle ist. Wie schaut es aus, wenn jemand Schulden hat und verreisen will, in Bezug auf die Fälligkeit? Entscheidend ist, man will verreisen und man käme erst dann zurück, wenn die Frist abgelaufen ist. Ja? Zweifellos käme es dadurch zu einem Schaden seitens des Gläubigers, da er sein Geld erst nach der vereinbarten Frist erhalten würde. Und in diesem Fall sind dann die Schulden sofort fällig. Man sagt ihm, du kannst verreisen, aber begleiche deine Schulden vorher. Ansonsten hast du nicht das Recht zu verreisen. Und eine Ausnahme natürlich besteht dann, wenn man dafür sorgen kann, dass der Gläubiger sein Geld erhält, wie wenn man jemanden damit beauftragt und ihm sagt, hier ist das Geld, zahl es ihn, zahl die Rate in dem Monat, wo ich nicht da sein werde, zahl du sie zurück, dann hat sich natürlich die Sache auch erledigt. Entscheidend ist, dass der Gläubiger sein Recht bekommt. Na. Sollte ein Schuldner seine fälligen Schulden nicht begleichen können, wie im Falle nach dem Hajr, und jetzt ist nicht genug Geld da, dann müssen wir uns auf das stützen, was Allah sagte. Allah sagte, sinngemäß übersetzt, und wenn er, das heißt der Schuldner, in Schwierigkeiten ist, dann sei ihm Aufschub gewährt, bis eine Erleichterung eintritt. Und dass ihr es als Almosen erlasst, ist besser für euch, wenn ihr es nur wüsstet. Insofern haben wir hier dann die Wahl. Weil ansonsten würde man jemandem, von ihm etwas verlangen, wozu er nicht die Möglichkeit hat. Tayyib. Die nächste Frage ist, wir haben stillschweigend vorausgesetzt, dass es Teilhaber gibt. Und die Frage ist aber, wodurch wird man denn zu einem Teilhaber der Gläubiger? Und die Antwort lautet, durch einen entsprechenden Beweis. Natürlich kann das durch ein Geständnis sein, wie wir schon gesagt haben, aber auch durch einen Zeugen für den Gläubiger und wenn er dazu schwört. Ja, das ist also, wenn er zwei Zeugen hat, wäre das eine Sache, aber auch durch hat der Prophet a.s.w. auch geurteilt, wenn jemand einen Zeugen hat und zusätzlich dazu geschworen hat. Dabei spielt es keine Rolle, ob die anderen Gläubiger das akzeptieren oder nicht akzeptieren. Das heißt, auch wenn sie schwören würden, dass der andere keine Schulden bei ihm hat, würde das an der Sache nichts ändern. Wir reden jetzt hier nicht von dem Fall, der Fall abgeschlossen worden ist, über den wir schon vorhin gesprochen haben oder letztes Mal gesprochen haben, sondern es geht jetzt um die Phase, in der gesucht wird nach möglichen Gläubigern, weil eben eine Person entmündigt worden ist aufgrund ihrer weil sie bankrott geworden ist. Und jetzt melden sich die Leute und sie haben ja ihre Beweise. Und diese Leute, wenn sie ihre Beweise haben, werden ihre Aussagen akzeptiert. Sie werden zu Teilhabern. Also das heißt, die Tatsache, ob sie Teilhaber werden oder nicht, hängt nicht davon ab, ob die anderen damit einverstanden sind. Das hat ja mit denen auch nichts zu tun. Das Problem ist, sie erlangen dadurch einen Schaden, logischerweise, je mehr Teilhaber dazukommen. Aber es hängt nicht von ihnen ab. Also es tut nicht zur Sache, ob sie damit einverstanden gewesen sind oder nicht. Nach der Verteilung ist es problematisch. Dann sagen manche Gelehrte, also wenn die eingenommene Summe durch die Wertsachen verteilt worden ist an die Gläubiger und jetzt kommt im Nachhinein jemand dazu, dann stellt sich die Frage, wie man damit umgeht. Manche Gelehrte sagen, dass der Teilhaber, der dazugekommen ist, seinen entsprechenden Anteil von den anderen Teilhabern einfordert, weil sie haben praktisch den Teil bekommen, der ihnen zusteht. Die haben ja zu viel bekommen, weil er ist zu spät dazugekommen. Andere sagen, er hat dazu kein Recht, sondern es wird ein weiterer, separater Hajr ausgesprochen. Okay? Weil wenn jetzt der Hajr beendet ist und der andere im Laufe der Zeit vielleicht seine Schulden zurückbezahlt hat und lebt sein Leben normal weiter und jetzt kommt einer nach 2 Jahren und sagt, ich hatte auch noch etwas zu bekommen, dann würde der Richter nach dieser zweiten Ansicht einen zweiten Hajr aussprechen, wenn nicht genug Geld da ist. Und das gleiche Verfahren würde einfach noch einmal laufen. Ja, genauso wie der Hajr durch einen Richter einberufen worden ist, genauso wird der Hajr auch erst durch einen Richter wieder aufgehoben. Und das ist auch die Ansicht der Mehrheit der Ulama, rahimahumullah ta'ala. Eine zweite Ansicht besagt, dass sobald der letzte Schuldenbetrag bezahlt worden ist, gilt diese Schuldenbegleichung als eine Aufhebung, als Aufhebung des Hajr, weil sie sagen, wie ist der Hajr zustande gekommen? Durch die Schulden. Wenn es sie nicht mehr gibt, dann ist der Hajr auch nicht mehr gültig. Wie wird sich das bemerkbar machen oder wie macht sich diese Meinungsverschiedenheit bemerkbar? Wenn er seine Schulden alle zurückbezahlt hat, danach er zum Beispiel ein Auto kauft oder verkauft oder was verschenkt oder was auch immer, dann und erst hinterher der Richter den Hajr aufhebt, dann wäre es nach der einen Ansicht ungültig, ne? Weil er das vor der Aufhebung des Richters gemacht hat. Und nach der anderen Ansicht wäre es gültig, wäre seine Aktion in diesem Fall gültig gewesen. Ja. Diese Arten von Hajr, die wir jetzt besprochen haben, waren alles Arten von Hajr zugunsten anderer. Richtig? Man hat das also zugunsten anderer gemacht und nicht zu seinem eigenen Gunst. Es war zu seinem eigenen Nachteil, dem Mahjur. Und inshallah ta'ala werden wir beim nächsten Mal dann dieses Kapitel abschließen, wenn wir uns unterhalten über den Hajr zugunsten anderer. Und darunter fallen eben 3 Personengruppen. Einmal der Safih, der Schwachsinnige, und einmal der Majnun, der Geisteskranke, und einmal Kleinkinder. Wir sehen, das ist eine von zahlenmäßig wahrscheinlich die größte Gruppe, nicht wahrscheinlich, sondern ziemlich sicher die größte Gruppe an Leuten. Das heißt, meistens ist der Hajr eben aufgrund einer dieser 3 oder aufgrund zu eigenen Gunsten ist der Hajr meistens der Fall. Allah Azza wa Jal weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran.